Zwölftens, Unfälle. Viele Menschen reagieren mit großem Erstaunen, wenn man Unfälle in der gleichen Weise deutet, wie wir es bei den anderen Erkrankungen tun. Man meint, Unfälle seien etwas ganz anderes. Sie kämen doch schließlich von außen, weshalb man schwerlich selbst daran schuld sein könne. Solche Argumentationen zeigen immer wieder, wie wirr und unkorrekt unser Denken im Allgemeinen ist, beziehungsweise wie sehr wir unser Denken und unsere Theorien unseren unbewussten Wünschen anpassen. Wir alle empfinden es als äußerst unangenehm, die volle Verantwortung für unser gesamtes Dasein und alles, was wir darin erfahren, zu übernehmen. Ständig suchen wir nach Möglichkeiten, Schuld nach außen zu projizieren. Immer werden wir ärgerlich, wenn jemand eine solche Projektion entlarvt. Die meisten wissenschaftlichen Anstrengungen dienen dem Zweck, Projektionen theoretisch zu untermauern und zu legalisieren. Menschlich gesehen ist das alles sehr verständlich. Doch da dieses Buch für Menschen geschrieben wurde, die die Wahrheit suchen und wissen, dass dieses Ziel nur über eine ehrliche Selbsterkenntnis zu erreichen ist, dürfen wir auch vor einem Thema wie Unfälle nicht feige Halt machen. Wir müssen klar sehen, dass es immer etwas gibt, das dem Anschein nach von außen auf uns zukommt und dass wir dies auch immer als Ursache interpretieren können. Diese kausale Interpretation ist jedoch nur eine Möglichkeit, Zusammenhänge zu betrachten. Und wir haben uns in diesem Buch entschlossen, diese gewohnte Sichtweise durch eine andere, ebenfalls mögliche, abzulösen bzw. zu ergänzen. Wenn wir in den Spiegel blicken, sieht uns das Spiegelbild ebenfalls dem Anschein nach von außen an. Dennoch ist er nicht die Ursache für unser Aussehen. Bei der Erkältung sind es die Bakterien, die von außen zu uns kommen, und wir sehen in ihnen die Ursache. Beim Autounfall ist es der betrunkene Autofahrer, der uns die Vorfahrt geraubt hat, und schon sehen wir in ihm die Ursache des Unfalls. Es gibt auf der funktionalen Ebene immer eine Erklärung. Doch sie verbietet es nicht, das Geschehen auf einer inhaltlichen Ebene zu deuten. Das Gesetz der Resonanz sorgt dafür, dass wir niemals mit etwas in Kontakt kommen können, mit dem wir nichts zu tun haben. Die funktionalen Zusammenhänge sind jeweils das stoffliche Medium, das für eine Manifestation auf der korporalen Ebene erforderlich ist. Um ein Bild zu malen, brauchen wir Leinwand und Farbe. Doch diese sind nicht Ursache des Bildes, sondern lediglich stoffliche Medien, mit deren Hilfe der Künstler das innere Bild formal verwirklicht. Es wäre dumm, eine Deutung der Aussage des Bildes mit dem Argument wegzuwischen, dass Farbe, Leinwand und Pinsel die eigentlichen Ursachen des Bildes seien. Wir suchen uns unsere Unfälle, wie wir uns unsere Krankheiten suchen. Und dabei schrecken wir vor keiner Sache zurück, um sie als Ursache zu benutzen. Doch die Verantwortung für all das, was uns in unserem Leben zustößt, tragen wir immer selbst. Davon gibt es keine Ausnahme. Deshalb kann man aufhören, Ausnahmen zu suchen. Wenn jemand leidet, leidet er immer nur unter sich, was nichts gegen die Schwere des Leidens aussagt. Jeder ist Täter und Opfer in einer Person. Solange der Mensch nicht beide in sich selbst entdeckt, kann er unmöglich heil werden. An der Intensität, mit der Menschen auf die nach außen projizierten Täter schimpfen, kann man leicht ablesen, wie sehr sie noch die Täter in sich befeinden. Hier fehlt die Einsicht, jene Sicht, die es erlaubt, beide als eins zu sehen. Die Erkenntnis, dass Unfälle unbewusst motiviert sind, ist nicht neu. Bereits Freud hat in seiner Psychopathologie des Alltagslebens neben den Fehlleistungen wie Versprechen, Vergessen, Verlegen von Gegenständen auch Unfälle als Ergebnis einer unbewussten Absicht dargestellt. Seitdem konnte die psychosomatische Forschung auch im statistischen Sinne die Existenz einer sogenannten Unfallpersönlichkeit nachweisen. Darunter versteht man eine spezifische Persönlichkeitsstruktur, die geneigt ist, ihre Konflikte in Form von Unfällen zu bearbeiten. Bereits 1926 veröffentlichte der deutsche Psychologe Karl Marbe unter dem Titel »Praktische Psychologie der Unfälle und Betriebsschäden« seine Beobachtung, dass ein Mensch, der einen Unfall erlitten hat, mit größerer Wahrscheinlichkeit weitere Unfälle erleidet als Menschen, die niemals Opfer eines Unfalls gewesen sind. In dem grundlegenden Werk von Alexander über psychosomatische Medizin, das 1950 erschien, finden wir folgende Hinweise zu diesem Thema. Bei einer Untersuchung der Autounfälle in Connecticut ließ sich erweisen, dass in einem Zeitraum von 6 Jahren einer kleinen Gruppe von nur 3,9% sämtlicher in Unfälle verwickelter Fahrer 36,4% sämtlicher Unfälle zustießen. Ein großes Unternehmen, das zahlreiche Lastwagenfahrer beschäftigt, wurde eines Tages durch die hohen Kosten seiner Autounfälle beunruhigt und ließ die Unfallursachen untersuchen, um die Häufigkeit vermindern zu können. Unter anderen Verfahren untersuchte sie auch die Unfallgeschichten der einzelnen Fahrer. Und als Ergebnis wurden diejenigen, die die meisten Unfälle erlitten hatten, in andere Stellungen versetzt. Mit dieser einfachen Maßnahme gelang es, die Unfallhäufigkeit auf ein Fünftel des Ausgangswertes herabzusetzen. Das interessante Ergebnis dieser Untersuchung ist, dass die Fahrer mit einer hohen Unfallquote ihre Unfallgewohnheit in ihren neuen Beschäftigungen beibehielten. Das zeigt unwiderleglich, dass es so etwas gibt wie einen unfallanfälligen Menschen und dass zu Unfällen neigende Individuen diese Eigenschaft bei jeder Beschäftigungsart und im Alltagsleben beibehalten. Nachzulesen bei Alexander, Psychosomatische Medizin. Weiterhin folgert Alexander, dass in den meisten Unfällen ein absichtliches Element enthalten ist, wenngleich dieser Absicht kaum je bewusst wird. Mit anderen Worten, die meisten Unfälle sind unbewusst motiviert. Dieser Blick in die ältere psychoanalytische Literatur sollte unter anderem auch zeigen, dass unsere Betrachtung der Unfälle keineswegs neu ist und wie lange es dauert, bis bestimmte unangenehme Erkenntnisse, wenn überhaupt, ins Bewusstsein der Allgemeinheit eindringen. In unserer weiteren Betrachtung interessiert uns weniger die Beschreibung einer bestimmten Unfallpersönlichkeit, sondern vor allem die Bedeutung eines Unfalls, wenn er sich in unserem Leben ereignet. Auch wenn ein Mensch keine typische Unfallpersönlichkeit ist, hat ein sich ereignender Unfall dennoch eine Aussage für ihn. Sie zu erspüren, wollen wir lernen. Häufen sich die Unfälle im Leben eines Menschen, so zeigt sich darin lediglich, dass dieser Mensch weiterhin seine Probleme nicht bewusst gelöst hat und so die Zwangsbelehrung eskaliert. Dass ein bestimmter Mensch seine Korrekturen primär in Unfällen verwirklicht, entspricht dem sogenannten Locus minoris resistentiae der anderen Menschen. Ein Unfall stellt eine Handlungsweise bzw. den eingeschlagenen Weg eines Menschen direkt und plötzlich in Frage. Er ist eine Zäsur im Leben und sollte als solche hinterfragt werden. Dabei sollte man den gesamten Hergang des Unfalls wie ein Theaterstück betrachten und versuchen, die genaue Struktur des Hergangs zu verstehen und auf die eigene Situation zu übertragen. Ein Unfall ist eine Karikatur der eigenen Problematik. Genauso treffend und genauso schmerzhaft wie jede Karikatur.